Ich wach am Morgen, lächle über meine Sorgen und denke mir, Mensch, hast du's gut. In meinem Leben seh ich Sinn und alles ist noch für mich drin, denn seine Nähe macht mir wieder Mut. Ja, Gottes Hand. Die Welt ist wie vor Jahren.